wunderne dich vor. Die Gerüchte, die bleibt mir stets gewissert hier, denn Böhmer Wald noch nie vergisst. Es war in Böhmer Wald, wo meine Wiege stand. Im schönen grünen Böhmer Wald, es war in Böhmer Wald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Wald. O holde Kindheit, noch einmal kehr zurück und spiel. Wenn ihr genug das allerhöchste Glück, ich beim Vater doch grüne dieses Dank und Wein. Ich schalte auf mein Vaterland, es war in Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen Grün. Es war in Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Böhmerwald. Es war in Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Wald.